nicht, dass du es durchblickt bei unserem ersten Treff. Ich sprach kein Wort aus, war so nervös. In dem Moment dann fand die eine ich und mein Leben fand das fehlende Stück. Solange ich lebe, liebe ich dich, werd immer halten dich. Du siehst so schön aus, ganz im Weiß. Und von jetzt bis zum letzten Atemzug werd diesen Tag ich ehren. Du siehst so schön aus, ganz im Weiß, heut Nacht. Was wir haben, ist zeitlos, die Liebe endlos. Und mit dem Ring sag ich es der Welt. Du bist der einzige Grund, bist alles, was ich glaube, mit ganzem Herzen, in jedem Wort. Solange ich lebe, liebe ich dich, werd immer halten dich. Du siehst so schön aus, ganz in Weiß. Und von jetzt bis zum letzten Atemzug werd diesen Tag ich ehren. Du siehst so schön aus, ganz in Weiß, heut Nacht. Du siehst so schön aus, ganz in Weiß, yeah. Na, na, na, na, na, so schön aus, ganz in Meine Tochter wird dann unsere Zukunft sein. Hoff mit Augen so wie du, findet Liebe wie du und ich, ja. Doch wenn sie sich verliebt, lassen wir sie gehen. Ich führe sie zum Altar. Sie sieht so schön aus, ganz in Weiß. Schön aus, ganz in Weiß. Solange ich lebe, liebe ich dich, werd immer halten dich. Du siehst so schön aus, ganz in Weiß. Und von jetzt bis zum letzten Atemzug werd diesen Tag ich ehren. Du siehst so schön aus, ganz in Weiß, heut Nacht. Schön aus, ganz in Weiß, heut Nacht.